Gabelbissen. So kocht Österreich. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Folge 138 des Gabelbissen Podcast. Wie ihr hört, ich bin heute wieder mal in der Küche und heute gibt's Gabelbissen Basics. Also wer jetzt im ersten Moment nicht weiß, was die Basics sind, das ist eine Serie, die ich vor einiger Zeit mal ins Leben gerufen habe, wo es auf der einen Seite um wirklich einfache Gerichte geht und auf der anderen Seite um Sachen, die man so, wie soll man sagen, als Basis heranziehen kann. Die heutige Folge, das heutige Thema, ist mir eigentlich, wie soll man sagen, schon länger ein Bedürfnis, denn heute möchte ich mit euch Erdäpfelknödel machen. Wieso gerade Erdäpfelknödel? Ich habe in anderen Podcasts darüber gehört, und ich lese es immer wieder im Internet, dass die Leute Erdäpfelknödel mit Ei als Bindemittel zusätzliches machen. Und ich möchte in der heutigen Folge zeigen, dass man für richtig gescheite Erdäpfelknödel kein Ei benötigt. Was brauchen wir denn für Erdäpfelknödel? Also das ist relativ einfach. Die Zutatenliste hält sich hier sehr in Grenzen. Wir brauchen Erdäpfel, da mehlig kochen, das ist ganz wichtig. Es bekommt im Geschäft auch manchmal gleich als Knödel Erdäpfel zu kaufen. Also am besten draufstehen, was oben steht. Püree-Kartoffel kann oben stehen, Knödelkartoffel, kartoffelmehlig kochend. Was auch immer wichtig ist, wie gesagt, mehlig kochend. Nicht vorwiegend festkochend, auch nicht festkochend. Weiters benötigen wir Kartoffelstärkemehl und etwas Grieß. Und das war es auch schon wieder. Das sind die Zutaten für eine relativ einfache Variante des Erdäpfelknödels. Das wird auch von manchen gerne als der Gummiknödel bezeichnet. Das kommt daher, da die in manchen Lokalen gern ein bisschen so fester sind, so gummiartig von der Konsistenz. Und genau aus dem Grund geben wir auch den Grieß hinein. Denn durch den Grieß werden die lockerer. Dadurch schmeckt es viel besser, ist es viel besser zum Essen und man hat wirklich schön lockere Knödel. Von den Zutaten her, was ich da verwende, wie 1 Kilogramm Erdäpfel mehlig kochend, so circa 3 bis 4, eher 3 Esslöffel Grieß und 200 bis 250 Gramm Kartoffelmehl. Und das sind unsere Zutaten. Es gäbe noch eine andere Variante von Erdäpfelknödel, das wäre eine etwas aufwendigere und die ist dann nimmer mehr so leicht, aber das werde ich euch auch noch einmal in einer eigenen Folge vorstellen. Momentan kann man die noch nicht so schön machen, da sind die Erdäpfel, wie soll man sagen, noch zu jung dafür. Bei denen ist es nämlich besser, wenn die schon ein bisschen länger her ist, die Ernte. Und das, was ich euch dann vorstellen werde, die sogenannten Waldviertler Erdäpfelknödel, und die verzichten generell auf Erdäpfelstärkemehl und auch auf Ei. Ei kommt bei uns nie in einen Erdäpfelknödel hinein, zumindest nicht die so Waldviertler Region. Da kommt es nie hinein. Es gibt vereinzeltes vielleicht, die sind dann keine reinen Erdäpfelknödel mehr, das sind dann so Mischungen aus Erdäpfel, habe ich gesehen, und Semmelknödel. Das gibt es auch, da kommt dann schon ein Ei hinein. Aber beim reinen Erdäpfel eben nicht. Und bei dem Waldviertel Erdäpfelknödel, nur kurz zur Erklärung, damit ihr euch den Unterschied vorstellen könnt, kommt, wie gesagt, Erdäpfel rein und ein Teil ist gekocht. Das sind einmal also 2 Drittel und 1 Drittel ist ungekocht. Und das Ungekochte wird fein gerieben. Danach kommt es in eine Schüssel und da lässt man die das Wasser aus und gleichzeitig setzt sich auch die Erdäpfelstärke ab. Und das Ganze dann, also das Geriebene ohne das Wasser, kommt zu den Gekochten dazu und die gewonnene Stärke geben wir auch dazu und dann wird das Ganze gemischt und man hat dann auch einen Knödel. Das war jetzt nur grob umrissen. Das erkläre ich euch, wie gesagt, mal in einer eigenen Folge. Wenn es interessiert, ich habe heute Erdäpfel der Sorte Agria. Das ist ein wunderbarer mehliger. Es gäbe aber auch noch jede Menge andere Varianten. Das möchte ich jetzt aber in dieser Basic-Folge nicht unbedingt detaillierter ausführen. Weil über Erdäpfel habe ich im Gabelbissen schon mal eine Folge gemacht. Ich verlinke euch die dann in den Shownotes. Und in dieser Folge habe ich mich wirklich intensivst mit den Erdäpfeln beschäftigt. Da erkläre ich euch die diversen Sorten, welche es so in Österreich gibt. Ich erkläre euch, woher kommt der Erdäpfel überhaupt, was ist ein Erdäpfel. Ja, also da gibt es wirklich detaillierte Informationen zu diesem Gemüse. Ich glaube schon, das ist Knollengemüse, glaube ich, oder? Ja, man nagelt es mich nicht auf dem Rand. Es gibt Informationen zum Erdäpfel, sagen wir mal so. Ich habe jetzt eines gemacht. Ich habe die Erdäpfel mit Schale mal am Herd zugestellt. Damit ihr beim Kochen das schneller geht, müsst ihr das nicht so machen, dass ihr die Erdäpfel den Topf mit Wasser übergießt, sprich, dass die Erdäpfel mit Wasser bedeckt sind. Es reicht, wenn die bis zur Hälfte gehen. Alternativ könntet ihr auch in dem Fall ein Dämpfgitter verwenden. Geht genauso gut. Also Dämpfgitter rein, Wasser drunter, Erdäpfel drauf, Deckel zu und kochen. Also dämpfen in dem Fall. Kann man auch machen. Oder wer es besitzt, kann natürlich auch einen Dampfgarer dafür verwenden. Das geht genauso. Ich persönlich bin beim Knödel trotzdem der Überzeugung, am gescheitesten ist es, wenn man das Ganze mit dem Topf macht, entweder mit dem Dampfeinsatz oder eben mit dieser Hautvariante, ist für mich persönlich am geschicktesten. Aber damit ich euch jetzt mit euch nicht gemeinsam warte, bis das Ganze kocht und durchgegart ist, würde ich sagen, lade ich euch auf einen kleinen Zeitsprung ein und wir hören uns dann in Bälde wieder. Noch kurz bevor wir den Zeitsprung machen, die Erdäpfel wären in etwa von der Größe her, würde ich sagen, ja, mindestens 20 Minuten gekocht. 20 Minuten sollten wir die auf alle Fälle kochen und dann am besten mal anstechen. Und je nachdem, wie einfach ihr die Gabel reinstechen könnt, wisst ihr, ob schon durch sind oder nicht. Wenn sie ein bisschen zu lang drinnen sind, macht es in dem Fall überhaupt nichts, weil die sollen ja sowieso nachher werden zerdrückt und von daher, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den kleinen Zeitsprung und dann erkläre ich euch, wie wir weiter verfahren werden. Und da bin ich auch schon wieder. Was hat sich in der Zwischenzeit getan? Die Erdäpfel sind gekocht und danach habe ich sie geschält. Beim Schälen gibt es mehrere Varianten, die man da machen kann. Ich mache das immer, ich nehme ein ganz feines Messer, ritze mir die Schale an und dann ziehe ich es ab. Man kann es auch mit so einem eigenen kleinen Gaberl machen, wo man die Erdäpfel aufspießt und dann auch mit dem Messer abschält. Also da gibt es verschiedenste Varianten. Das muss jeder muss für sich selbst den richtigen Weg finden, sage ich einmal. Ja, und natürlich habe ich auch das Hauptgericht zubereitet. Da gibt es nur zur Info für euch heute eine Barbarie-Entenbrust dazu mit einem wunderbaren Apfelrotkraut. Jetzt muss ich mal die Erdäpfel pressen und da empfehle ich euch eine Erdäpfelpresse, nicht einen Stampfer, wie man ihn zum Beispiel für Kartoffelpüree verwenden, sondern so eine Presse, die so quasi so eine Art, wie soll man sagen, Würstel aus dem Ganzen rauspresst. Und das gebe ich schön in eine große Schüssel hinein. So. Und da ist es wirklich wichtig, man sollte da auf alle Fälle arbeiten, solange das alles noch warm ist, weil da funktioniert das um Längen besser als bei kühlen Erdäpfeln. So. Gut. Das hätten wir. Einmal noch das abputzen. Okay, so, habe ich die Erdäpfelstücke abgeputzt. Jetzt, wenn wir das Ganze mal salzen, hoppala, habe ich vorher vergessen zu erwähnen, das Ganze ruhig kräftig salzen, das tut dem nichts ab. Dann geben wir unser Erdäpfelmehl dazu, so circa 200 Gramm in etwa. Ich kann es euch nur schwer jetzt ganz genau sagen, weil das bei mir so eine Gefühlssache ist. Wenn der Teig die richtige Konsistenz hat, das erkennt ihr daran, dass der so, das klingt jetzt wieder komisch, weil es sich seidig anfühlt. Und dann noch den Grieß dazu. Da gebe ich 2 Löffel da hinein. Dadurch, dass ich jetzt nicht so viel mache, reicht es. Und dann schön durchkneten. Aufpassen bitte, die Erdäpfel, die Masse ist natürlich heiß. Und nicht, dass sich jemand von euch die Finger verbrüht. Das wollen wir nicht. Und da wirklich schön durchkneten. Das ist essentiell, dass ihr das schön durchknetet. Und keine Sorge, wenn das bröckelt. Da fallen immer wieder mal Bröckel ab, aber in Summe habt ihr einen schönen großen Teigklumpen dann. Und so lange kneten, bis wirklich das komplette Kartoffelmehl in die Masse eingearbeitet wurde. Also schön durchkneten. Und wenn das dann alles eingearbeitet ist, so ein bisschen muss ich noch. Gut, und dann kann man schon eigentlich die Knödel formen. Einfach ein Stück runternehmen und dann wie ein Schneeball einfach die Knödel machen. Schön noch in den Händen drehen, damit wir relativ eine glatte Oberfläche zusammenbringen. Also Erdäpfelknödel soll ja auch schön ansehnlich sein. Wenn irgendwo Risse sind, die einfach mit den Fingern ein bisschen zudrücken. So. Und das war's. Erster Knödel ist fertig gedreht. Jetzt kommt es dann gleich zum zweiten. Ja, ein Tipp noch zu der Knödelgröße. Je größer sie macht, natürlich, desto länger brauchen die zum Kochen. Ich persönlich mache es, ja, wie soll man sagen, jetzt nicht allzu groß von der Größe, damit ihr euch was vorstellen könnt. Ja, so wie Mandarine so in etwa. In der Größe mache ich in der Regel immer die Knödel. Dann auch wieder ein Riss. So, und eine noch. Natürlich kann man es auch größer machen, wenn man möchte, oder auch noch kleiner. Das wirkt sich dann natürlich ziemlich auf die Kochzeit des Knödels aus. Man kann durchaus mal einen Knödel opfern, damit man sieht, ob die schon schön durchgegart sind. Da spricht meines Erachtens überhaupt nichts dagegen. Perfekt. Also so nach 20 Minuten herum mal einen Knödel vorsichtig rausfischen. Und dann einmal durchschneiden und schauen, ob der schon durch ist. Kann man ruhig machen. Also wenn er noch nicht durch ist, gibt man das einfach wieder zurück und lässt das Ganze vielleicht noch ein paar Minuten weiter kochen. Aber zum Kochvorgang an sich erzähle ich euch gleich was. Ich werde jetzt einmal einen Topf mit heißem Wasser zustellen und den zum Kochen bringen. Und dann gebe ich euch noch ein paar kleinere Tipps zum Kochen der Knödel. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Gut, also Zeitsprung los. Und da sehen wir auch schon wieder, das Wasser kocht schon schön. Nehme ich jetzt gleich einmal den Deckel ab. Also es kocht wallend, wie man so schön sagt. Und da gebe ich jetzt einmal Salz dazu, damit das schöne Salzwasser ergibt. So, noch ein bisschen. Und dann reduziere ich die Temperatur gleich. Ich meine, abhängig von eurem Herd, müsst ihr das dann selbst entscheiden, wie stark. Bei mir ist es so, ich habe hier insgesamt 6 Stufen, ich stelle da auf die erste dann zurück. Jetzt kocht es dann immer mehr so wallend. Und dann geben wir die Knödel, lassen wir schön ins Wasser reinplumpsen. Weil wichtig ist, dass es nicht zu wallend kocht, wenn die Knödel drinnen sind, das bekommt ihr dann auch nicht. Es ist beim Knödelkochen so, dass es so leicht, wie soll man sagen, simmert. So ganz leicht sprudelnd nur kocht. Wirklich nur ganz dezent. Ja, dann legen wir den Deckel schräg auf oder ganz zu, je nachdem. Es kommt auch auf dem Herd wieder drauf an, sage ich. Und da verweilen dann die Erdäpfelknödel so für 25 Minuten in etwa. Also 20 bis 25 Minuten. betrachtet es bitte als Richtwert, es kommt ganz darauf an, wie groß ihr die Knödel macht. Wenn ihr die wirklich riesengroß macht, also so à la Apfel, dann wird es vielleicht ein bisschen länger dauern. Aber so Mandarinen, Orangen groß, in etwa bis zu 25 Minuten. 20, 25 ist da wirklich ein guter Richtwert dafür. Und das war's auch schon. So einfach kann man Erdäpfelknödel machen. Die genauen Mengenangaben zu den Erdäpfelknödel, wie ihr die nachkochen könnt, findet ihr natürlich im Beitrag zur aktuellen Sendung unter gabelbissen.at. Wenn es von eurer Seite irgendwie Fragen geben sollte zu den Knödeln, wenn es Problem gibt, wenn das irgendwie nicht so klappt und ihr nicht wisst, wo der Fehler war, könnt ihr mich natürlich gerne kontaktieren. Schaut einfach auf gabelbissen.at, da erfahrt ihr dann, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt. Gut, dann sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Lasst euch diese Erdäpfelknödel wunderbar schmecken. Bis zur nächsten Folge dann. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.